Deutschlandfunk Soundcheck. Wissen Sie, wie viele CDs jeden Monat erscheinen? Ich auch nicht. Es sollen zwischen 1300 und 1500 sein, jeden Monat. Ein Großteil dieser CDs landet in irgendeinem Archiv. In der Tat vergessen und, naja, einfach nicht gespielt. Deswegen heute Abend im Soundcheck vergessene Helden, kaum beachtete Bands aus den USA. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend.